Dialog 3. Guten Tag, darf ich mal Ihre Papiere sehen? Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, bitte. Was ist denn los? Frau Holzbrink, wie schnell sind Sie eben gefahren? Was meinen Sie? Naja, 55 oder 60? Ach nein. 76, genau 76. Hier dürfen Sie nicht so schnell fahren. 50 sind hier erlaubt. Sie sind noch in der Stadt. Ja, ich weiß, aber...